mein Herz, bann meine Zunge. Ich spüre, dass meine Zeit gekommen. Lass mich hinein, öffne die Tür. Ich fühlte nie, was ich jetzt spür. Und die Räder drehen einfach weiter. Trommler beginnt zu schlagen. Ich nicht weiß, wohin geht's weiter. Ich nicht weiß, was aus mir geworden. Halt mein Kopf in deiner Hand. Brauche Weg, des auch Verstand. Ich brauche den, der mir zuhört, auf dich ich all die Jahr schon war. Für dich ich warte, bis dein Reich kam. Meine Tage, wir sind getan. Und sag, du kannst mich zu befreien. Sag einfach das, du wartest mein. In deinen Tränen, in deinem Blut, in deinem Feuer und deiner Flut, hör ich dich lachen, hör ich dich singen. Ich würd nichts ändern an diesem Ding. Drehen einfach weiter, die Trommler beginnt zu schlagen. Ich nicht weiß, wohin geht's weiter. Ich nicht weiß, was aus mir geworden. Für dich ich warte, bis dein Reich kam, bis meine Tage. Wir sind getan und sag, du kannst mich zu befreien. Sag einfach.